111. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domia. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schon wieder ist das Wochenende rum. Und wir beginnen mit einer neuen Woche, wie immer in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer offenen Sendung, mit freien Themen. Das heißt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft ganz einfach an 0800 5678 111. Es geht los mit Gerd und dann bitte ich die Regie, mal die Leitung 6 rauszunehmen, um die Leitung 8 zu geben, bitte. Bitte an die Regie. Das funktioniert nicht, dann habe ich die Silke drauf als erste. Anrufen heute Silke. Silke ist 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Silke, was ist dein Thema? Willy Milovic. Ach ja, der Arme. Ja, ganz genau. Er ist heute gestorben. Richtig. Das heißt gestern Morgen. Ja, und seit ich das gehört habe, bin ich den ganzen Tag mir alles von Willy Milovic im Fernsehen am angucken. Mhm. Und so, weil er erinnert mich irgendwie an meinen Opa. An den Opa. Ja. Also nur vom Äußeren her. Bist du denn Rheinländerin, Kölnerin? Nein, Düsseldorferin, aber pst. Na gut, aber ist ja wirklich ein rheinisches Idol gewesen. Ja, ganz genau. Ich wohne auch jetzt seit 2 Jahren hier in Köln. Das hören wir gerne, wir Kölner. Ja, genau. Und ich stehe auch dazu. Aber ich finde es halt schade, ne, dass ich ihn nicht kennenlernen konnte. Ich habe ihn nie gesehen im Theater oder so, nur halt im Fernsehen. Weißt du, dass ich ganz, ganz glücklich bin, dass ich ihn noch einmal damals im Theater gesehen habe, als er noch selbst gespielt hat. Oh, ja, das war so die letzte Ära seiner Theaterlaufbahn und da habe ich mir gedacht, du musst unbedingt mal in das Theater gehen, hier auf die Aachener Straße in Köln, ja, und ihn da mal live erleben. Und das habe ich dann einmal noch geschafft und freue mich sehr darüber. Ja, also ich war schon froh, dass ich ihn beim Rosenmontagszug sehen konnte. Ja, ja. Und du bist ja auch ein junges Mädel, ja, ne, von 23 Jahren. Richtig. Gibt es denn außer der Verbindung so zu deinem Großvater noch irgendwie etwas anderes, was du sehr an ihm gemocht hast? Ja, er hat für mich im Prinzip schon das verkörpert, was ich halt von einem Kölner an sich eigentlich schon denke. Diese Offenheit und halt, dass man für seine Stadt halt da ist, weil er hat ja viel für Köln getan, ob es jetzt über die Stadtgrenzen hinausging und so, und das fand ich so bemerkenswert. Mhm. Und was er mit dem Theater gemacht hat nach der Kriegszeit und sowas, das war wirklich Bewunderung. Ich glaube, das können die Leute sich in den anderen Städten in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen, was für ein Gott er hier schon zu Lebzeiten war. Ne? Ja, richtig. Ja, es gibt ja auch schon ein Denkmal in Köln, schon seit vielen Jahren, in der Altstadt. Ja. Das ist auch, ich glaube, es gibt zwei ganz große, berühmte Kölner. Das ist Konrad Adenauer und das ist Willy Milovic. Ne? Ja, aber Willy Milovic ist im Gegensatz zu Konrad Adenauer wirklich der Gott von Köln, ne, würde ich mal sagen. Weil selbst Konrad Adenauer hat es nicht wirklich geschafft, die Kölner so auf seine Seite zu kriegen. Vor allen Dingen sie so oft zum Lachen zu bringen. Ja, ja, ganz genau. Ich meine, war ja auch schwer damals. Ja, ja. Ne, aber Willy ist genauso wichtig wie der Kölner Dom für Köln. Und also, für dich war das eine traurige Nachricht heute. Auf jeden Fall. Obwohl wir natürlich auch alle froh sein können, dass er nicht sehr gelitten hat. Ja. Er ist ja eigentlich, glaube ich, sehr, sehr friedlich eingeschlafen. Ja, genau. Und er hat ja ein hohes Alter auch erreicht. Ne? Ja, da bin ich auch ganz froh drum. Mhm. Weil, wenn man überlegt, er hat dieses Jahr in der Kölner Arena seinen 90. gefeiert. Ja. Und ich fand es so rührend. Heute Abend kamen ja viele Ausschnitte im Fernsehen. Ja, oh, die haben schon alle reingetan. Ja, und dieser alte Mann singt Ich bin eine Kölsche Jung und du gern lachen. Hör auf, da habe ich geweint. Da, ja, das ist wirklich sehr rührend, ja. Ja, das war echt Wahnsinn. Am Samstag ist Beerdigung. Ja. Ich vermute mal, mit Sicherheit wird der WDR das übertragen. Mhm. Das vermute ich nicht, das ist so. Ja. Wirst du dir das anschauen oder wirst du sogar zur Beerdigung zur Feier kommen noch? Ich habe mir das überlegt, aber die haben ja gesagt, im engsten Kreis und so. Und ich habe jetzt vor, ins Rathaus zu gehen, da in das Buch zu schreiben. Mhm. Und wir können ja bei der Bestattung sowieso am Friesenplatz können wir Abschied von ihm nehmen. Im Bestattungsinstitut, ne? Ja, ganz genau. Da kann man sich irgendwie eintragen. Ja, richtig. Also, der Willy hätte sich gefreut, so ein junges Mädchen als so einen tollen, großen Fan zu haben. Ja. Und wir sagen einfach Dankeschön an lieben Gott, dass wir ihn hatten, ne? Ja, richtig. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ne? Ja, wenn alle so geblieben wären und wären wie er, dann würde es uns, glaube ich, allen ein bisschen besser gehen, denke ich mal. Ich war ja auch ganz traurig, als Trude Herr gestorben ist. Oh ja. Und Trude Herr habe ich Gott sei Dank auch einige Male noch in ihrem alten Theater hier in der Severinstraße erlebt. Ja, gar und nicht. Sie habe ich auch sehr gemocht. Das ist eine sehr resolute Frau gewesen und tolle Kölsche. Ja, ich freue mich immer nur, wenn ich ins Stollwerk gehen kann, wenn ich dann über den Trude Herr platz muss. Ja. Also, und Schokolade esse ich auch gerne und Mann will ich ja auch nicht. Ja. Sie wollte ja lieber einen Mann, aber... Keine Schokolade. Du willst lieber Schokolade als einen Mann? Ja, weil ich habe eine Freundin. Achso, gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ganz genau. Also wir gedenken alle auch gemeinsam nochmal an Vili Milovic. Ja. Und das ist natürlich eine traurige Sache für so eine Stadt wie Köln, ja, dass so ein großer Mann jetzt von uns gegangen ist. Ja, das auf jeden Fall. Silke, dir alles Gute. Ja, danke Jürgen. Tschüss. Jedenfalls. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, jetzt hier in der neuen Woche, 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Gerd ist dran. Gerd ist 25 Jahre alt. Hallo, Jürgen. Ja, Gerd, schönen guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema ist quasi, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe so ein kleines Problem mit meiner genitalen Hygiene. Mit deiner genitalen Hygiene? Das heißt, du wäschst deinen Pimmel nie, oder wie? Nee, also ich wasche ihn eher zu oft wahrscheinlich und ich versuche es auch. Beziehungsweise das Ding ist halt einfach, dass ich das, ich weiß nicht, kennst du die, also ich bin nicht beschnitten. Mhm. Und ich weiß nicht, du kennst es vielleicht unter der Vorhaut, da bildet sich dann nach einer gewissen Zeit halt so ein Belag. Man nennt es auch Smegma. Wie nennt man? Man nennt es auch Smegma. Smegma. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, also Freunde sagen immer aus Spaß Genitalkäse oder so. Dieser Belag bildet sich aber nur, wenn man nicht sorgfältig mit dem kleinen Mann umgeht. Ja, das Ding ist halt, dass ich eigentlich mich so oft waschen kann, wie ich will, dass also innerhalb kürzester Zeit da wieder ein extremer Belag ist und dass es auch natürlich nicht besonders gut riecht. Mhm. Und wie, jetzt auch, in welcher Zeit denn, nachdem du geduscht hast zum Beispiel? Also wenn ich morgens dusche, dann kann ich davon ausgehen, dass ich, ja weiß ich nicht, mittags oder so, da schon wieder das gleiche Ergebnis habe wie vorher. Mhm. Und ja. Was hat das zur Folge? Ja, das hat halt jetzt ein ganz, also erstmal, also ich bin 25. Mhm. Und ich bin gewissermaßen noch Jungfrau. Mhm. Und da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. Es mag sein, dass das auch noch andere Gründe hat, aber das ist halt auch ein Punkt. Ich war schon sehr, sehr oft in der Situation, dass ich eine Frau kennengelernt habe. Mhm. Und ja, weil das dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo es heißt, ne, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Und dass ich da echt gekniffen habe oder einen Rückzieher gemacht habe, weil ich mich halt einfach geschämt habe. Wobei man in einer solchen Situation ja durchaus mal vorher noch schnell aufs Klo gehen kann. Ein bisschen Wasser auf und... Ja, aber du weißt auch, dass es... es gibt einfach Situationen, wo sag ich mal, ein Abhauen aufs Klo oder so die ganze Situation kaputt macht. Ja, aber man kann, ja gut, aber man kann aber schon mal abschätzen, ob es zu einer Situation kommt. Ja, aber da geht dann vorher auf die Toilette. Natürlich, ich dusche natürlich vorher, ja, aber es bringt halt nichts. Also das ist. Aber du hast gerade auch noch so einen Nebensatz gesagt. Es kann sein, dass es auch daran liegt. Kann es ja, auch ich, mal? Ich will nicht alles darauf schieben. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Mhm. Aber also es ist zum Beispiel so, morgen Abend bin ich eigentlich verabredet mit einer Frau, die ich jetzt am Wochenende kennengelernt habe. Mhm. Und das ist auch eine ganz süße. Und ja, wir haben uns auch gut verstanden. Wir kannten uns vorher zwar schon ganz flüchtig, aber jetzt am Wochenende haben wir uns halt richtig gut unterhalten, sind auch uns auch da näher gekommen. Ja, und jetzt hat sie mich morgen Abend eingeladen zum Essen, zu sich in die Wohnung. Sie ist auch allein, ihre Mitbewohnerin ist irgendwie in Urlaub oder so. Und ja, also ich meine, ich bin nicht naiv oder so, es ist schon irgendwie klar, worauf das Ganze hinauslaufen müsste eigentlich. Und ich habe da auch Lust zu und es funkt auch und es wäre wahrscheinlich auch geil, nur im Moment, ja, plage ich mich mit dem Gedanken, das Ganze irgendwie abzublasen. Nur deshalb? Ne? Das verstehe ich nicht. Du hast gerade gesagt, dass es schon so deine 4-5 Stunden braucht, ehe es wieder anfängt zu riechen. Ja, das Ding ist, ich werde mich dann morgen Abend duschen und dann gebe ich mal, ich kann ja nicht sofort, hey, da bin ich. Mhm. Ne? Also, ja, wir werden dann wahrscheinlich essen und Wein trinken. Mhm. Aber dann kann man ja auch nochmal zur Toilette gehen und nochmal raschen. Ja, wo ist das Problem? Aber das hat bisher nichts gebracht. Also ich meine, das ist irgendwie ganz extrem. Und also gerade hast du mir gesagt, dass es schon 4-5 Stunden dauert, ehe es wiederkommt. Ja, von morgens bis mittags, das sind 2-3 Stunden. Also ich weiß, es geht echt schnell. Also wenn ich abends weggehe, ne, dann mache ich mich, so, pass auf, mich an und gehe duschen. Dieses hat jetzt bewirkt bei dir, dass du noch nie mit einer Frau geschlafen hast? Das hat auch was damit zu tun. Sag ich mal, die Situationen, die da waren, wo es hätte passieren müssen oder können in den letzten 4-5 Jahren, sind im Endeffekt, glaube ich, in meinem Kopf dadurch entschieden, also negativ entschieden worden. Dass ich dann da einen Rückzieher gemacht habe und die Frauen dann meistens auch blöd gucken, weil sie sich das nicht kann. Ich sag denen ja nicht, hör mal, mein... Dann verstehe ich wirklich nicht, Gerd. Also wenn das so extrem ist, mir scheint das ja immer noch so relativ im normalen Rahmen zu sein, wo ich so antworten würde, dann muss man halt öfters waschen. Aber wenn es wirklich so extrem ist, wie du das jetzt doch schilderst, wieso bist du denn da nicht mal zum Hautarzt oder zum Urologen gegangen und lässt das mal alles untersuchen? Vielleicht kann man das ja irgendwie medikamentös behandeln oder du lässt dich beschneiden. Nee, beschneiden, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre mir zu krass irgendwie jetzt. Da. Also wenn dir, ich bin auch kein Freund der Beschneidung, weiß Gott nicht. Und ich würde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber wenn das so eine gravierende Auswirkung auf dein Leben hat und alle anderen Möglichkeiten erstmal gescheitert sind, aber du hast ja noch gar nichts ausprobiert, dann... Ja, ich rubbel da ständig dran rum und... Bist du mal einmal beim Arzt gewesen, beim Dermatologen? Nein. Bitte nochmal was? Beim Arzt, warst du beim Hautarzt schon mal? Also deswegen nicht, nein. Ja. Also das ist das Erste. Ja, aber ich habe auch, also was soll ich dem denn sagen? Also genau das hast du mir gerade, ja genau das gerade, was du mir gesagt hast. Ich weiß nicht. Ja, aber das weiß ich. Das ist doch das Normalste von der Welt, dass man das erstmal medizinisch abklären lässt. Vielleicht kann man das ja irgendwie regeln, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht wie. Ja, dann muss ich das wahrscheinlich irgendwie behandeln oder... Ja, vielleicht. ...mit einer Creme oder was. Ja, vielleicht. Ja, mein Gott, ihr stellt euch aber manchmal an. Gerd. Das ist so ein Einschnitt für dein Leben. Und ja, vor allen Dingen ist es halt auch so, wenn ich abends weggehe, ich weiß nicht, dann geht man auf Toilette und also ich rieche es halt auch selbst manchmal, ja. Wenn ich irgendwie halt auf Toilette war und du stehst da so an diesem Pissoir und dann hast du halt manchmal sogar Angst, dass dein Nachbar irgendwie... Ja. Wir beide werden jetzt mal einen Deal machen. Du, ja, du gehst, also eine Vereinbarung treffen, du gehst bitte innerhalb der nächsten Woche zu einem Hautarzt, der sich auch mit Geschlechtskrankheiten auskennt, also mit diesem ganzen Unterleibskram. Meinst du denn, das könnte eine Krankheit sein? Nee, weiß ich gar nicht. Ist das eine Drüsenüberfunktion, die man, lass es einfach mal angucken von einem Arzt deines Vertrauens. Und dann rufst du mich nochmal an und erzählst mir, was der gesagt hat. Und dann beraten wir weiter. Ist das möglich? Ja, ich weiß nicht. Ja. Wie? Ich weiß es nicht. Schämst du dich etwa vor dem Arzt? Ja, irgendwie schon. Was meinst du, was ein Hautarzt oder ein Urologe ständig zu sehen bekommt? Genau sowas, was du da zwischen den Beinen hängen hast. Ja, schon. Das findet der relativ langweilig und normal, sagen wir es so. Gerd, sollen wir so verbleiben? Ich höre von dir. Ja, gut. Mindestens so mit... Ich kann nächste Woche nochmal anrufen irgendwie. Bitte, ja. Oder wir versuchen dich zu erreichen, so Mitte, Ende nächster Woche. Okay? Ja, okay. Ich bin sehr gespannt. Okay. Tschüss, Gerd. Tschüss. Ich habe ja gerade das Wort Deal gebraucht. Ne? Ich muss euch erstmal erzählen, dass das Dämlichste, was ich an diesem Wochenende gesehen habe. Ihr wisst das ja, dass ich die zunehmende Flut von englischen Wörtern in unserer Sprache hasse mittlerweile. Und das Ganze wurde jetzt mit einer Krone versehen am Wochenende. Ich wollte hier im Kölner Hauptbahnhof aufs Klo gehen. Und der Hauptbahnhof wird im Moment ganz toll renoviert und alles ist ganz schick und ich irre da durch die Gänge. Und wisst ihr, was ich dann gesehen habe? Am neuen Klo, an der neuen Toilette des Kölner Hauptbahnhofs. Und ich vermute mal, dass es gar nicht nur am Kölner Hauptbahnhof so ist. Da steht nicht WC oder Toilette. Wisst ihr, was da steht? Da steht McClean. Da steht tatsächlich McClean. Ich stand fassungslos davor. Da steht McClean und ganz klein geschrieben Safe and Clean Toilets. Also die sind doch nur noch bekloppt alle miteinander. McClean, so nennt die Deutsche Bahn das Klo. Soweit ist es schon. Es geht weiter mit Saskia. Und Saskia ist 39 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Das Thema ist Telefonsex. Nein. Doch, ja. Nein. Immer wieder. Hast du mich schon mal angerufen? Nein, aber es taucht in den Medien, sag ich mal, immer wieder auf. Auch bei mir bisweilen, ja. Ich weiß. Ja. Und ich ärgere mich ein bisschen. Warum? Kann ich ganz einfach sagen, weil es immer wieder heißt, dass die armen Anrufer ständig betrogen werden. Mhm. Von den Damen, die, naja, Telefonsex, Flirtline oder was auch immer. Mhm. Ja, die werden hingehalten, die armen Männer werden hingehalten. Die Frauen bügeln ihre Wäsche. Wahrscheinlich, ich bügele jetzt gerade meine Wäsche. Ich meine, ich mache im Moment damit ja auch keinen Telefonsex. Schade auch, ne? Och nein. Ich denke, deine Einschaltquoten sind hoch genug. Die würden explodieren. Die Fernseher würden explodieren. Ja, wahrscheinlich die Telekom auch. Also nein, du willst jetzt eine Lanze brechen für die Telefonsexerinnen. Ja, im Grunde. Und du willst sagen, die Mädels meinen es ehrlich. Die Mädels sind schweinegeil am Telefon. Nein, pass auf. Ja. Die Männer, die auf einer Line anrufen, wo Telefonsex angeboten wird, was wollen die? Brauche ich dir nicht sagen, brauche ich auch den Zuschauern nicht sagen. Die wollen es, das sage ich jetzt nicht, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Das bekommen sie. Mhm. Und nichts anderes. Wir machen keine Heiratsversprechen. Nein, halt. Ich rätsel noch. Entschuldigung, soll ich das jetzt ganz klar ausdrücken? Ja, was wollen Sie? Ich meine, du wirst rot, nicht ich. Ach, so schnell werde ich rot. Was werden die? Was wollen Sie? Was wollen die? Die wollen, dass man ihnen am Telefon einen runterholt. Nichts anderes. Ja, sie wollen onanieren am Telefon. Ja, okay. Ja. Sagen wir es so klar. Vornehmer ausgedrückt, ja. Ja. Das bekommen sie. Mhm. Und wo ist das Problem? Ich lese immer wieder Zeitungsartikel, wo dran steht, was weiß ich, Anrufer kann Telefonrechnung nicht bezahlen. Mhm. Entschuldigung, liegt das an mir, wenn der, sag ich mal, im Monat jede Nacht 2-3 Stunden über die verschiedensten Lines turnt, ein Mädel nach dem anderen da anmacht? Vielleicht liegt es ja doch an dir. Da ist das arme Opfermann, der arme, sehr erregte Mann. Ist am Telefon. Und du könntest ihn ganz leicht erlösen, indem du ihm schöne, geile Sachen erzählst, ganz schnell, damit er nicht so viel Kohle hinblechen muss und er vielleicht in 3 Minuten oder 5 Minuten fertig ist. Nein. Du aber kitzelst ihn nur und lässt ihn wieder los. Nein, ich kitzel ihn. Und so geht das immer weiter und der Arme muss 1 Stunde bezahlen. Nein, das stimmt nicht. Ich kitzel ihn überhaupt nicht. Das tust du nicht. Natürlich nie. Natürlich kitzel ich ihn, aber er bekommt trotzdem für das Kitzel ein bisschen was, weil er, naja... Wie lange redest du denn in der Regel mit einem Mann? In der Regel, kann ich dir nicht sagen, das liegt ab 6 Minuten aufwärts. Mhm. Was war denn kommt das? Kommt auch auf den Anrufer an. Ist klar, natürlich, ja. Ne? Ich kann das nicht steuern. Ich meine, klar, es gibt einige Herren, die sind relativ gut vorbereitet. Was heißt das denn? Die haben sich schon 3 Stunden Pornos reingezogen vorher. Ja, so ungefähr. Dann dauert ein Gespräch 6 Minuten im Mittelfall. Und dann gibt es welche, die ganz normal erst in ein Gespräch verwickelt werden möchten. Und dann der normale Ablauf kommt, in Anführungsstrichen normaler Ablauf. Wenn du die in ein normales Gespräch verwickelst, ne, wie du gerade sagst, über was redet man dann? Über Politik? Nein. Über das Wetter? Nein, ich könnte ja eigentlich diesen normalen Ablauf sagen. Also es ist anders. Das ist eigentlich Schema, nee, das ist Schema F normalerweise. Es geht los, wer bist du, wie alt bist du, wie siehst du aus, beschreib dich mal. Das sagen die Männer zu dir. Ja, klar. Ja. Mhm. Aber ich würde es ja auch wissen. Mhm. So. Also im Prinzip geht es dann doch direkt zur Sache, ne? Und im Prinzip ja. Und was dann dabei herauskommt, naja, das ist der Fantasie des Anrufers, beziehungsweise der Anbieterin überlassen, sag ich einfach mal. Wie lange, du bist 39 Jahre alt, wie lange bist du im Geschäft schon? 2 Jahre. Hast du ein einziges Mal bisher in den 2 Jahren auch sexuelle Lust empfunden und dir sexuellen Spaß gemacht während eines Telefonates? Mehr als einmal, ja. Mehr als einmal? Ich gestehe. Ehrlich? Ja, ehrlich. Machst du es zu Hause oder in einer Agentur? Ich habe es erst in einer Agentur gemacht und mache es jetzt seit einigen Monaten, ja, schon fast ein Jahr. Von zu Hause. Das ist dein Vollzeitjob oder machst du es nebenher? Fulltime. Fulltime. Haben wir es wieder, ja. Ja, aber klar, war wieder der blöde Begriff. Aber man soll mal eins ganz klar sehen. Wir sitzen nicht hier irgendwie gelangweilt in der Gegend rum und stricken unsere Söckchen für den verkalten Winter. Aber ganz ehrlich, es ist ein Job. Es ist einfach ein Job. Und aber ganz ehrlich, wenn du bist wahrscheinlich jetzt auch im Dienst, ne? Wenn wir gleich aufgelegt haben, dann könnte es sein, dass ein Kunde anruft. Wie, jetzt ganz unter uns beiden, ganz ehrlich, wie bist du jetzt angezogen im Moment? Was ich jetzt anhabe, kann ich dir genau sagen. Ich habe, das glaubst du mir jetzt sowieso nicht, aber ich... Ich habe ein schwarzes, hautenges Kleid an mit Spaghetti-Trägern. Das stimmt tatsächlich. Und nein, was ich darunter habe, muss ich dir jetzt nicht erzählen. Bitte, wir brennen alle darauf. Naja, ein schwarzes Ding. Aber das ist bitteschön normal. Nein, das finde ich okay. Finde ich, wenn du jetzt mir gesagt hättest, ich sitze hier in, weiß ich, mit schwarzen Dessous und dann hätte ich ja schon gedacht, ah, jetzt beschummelt sie uns. Aber das ist ja okay so. Okay. Aber ist es denn nicht verlockend für dich, wenn du es von zu Hause machst, es dir schön bequem zu machen, lockere Jeans anzuziehen, weiten Pullover und dann die Jungs ans Telefon zu holen? Musst du im engen schwarzen Kleid da sitzen? Muss ich nicht. Aber warum tust du es dann? Weil es mir gefällt. Oder ist es auch sowas, dass es deine Berufsbekleidung ist und nicht mehr in Stimmung? Ja, kann ja sein. Mehr in Stimmung. Nein, absolut nicht. Das nicht. Also könntest du es auch in der Trainingshose? Ja, wenn ich eine hätte, könnte ich das. Wenn du eine hättest. Ja, Saskia, also du findest, dass im Prinzip die Telefonsexe dann ordentlich mit ihren Kunden umgehen? Ja, das sehe ich einfach so, weil es wird was gefordert und das, was gefordert wird, bekommt man, in Anführungsstrichen, großgeschrieben sogar. Mhm. Und wo ist das Problem? Ich meine, letztendlich hast du natürlich recht, jeder ruft freiwillig bei diesen Telefonnummern an. Und sollte sich dann auch nicht beklagen, wenn es teuer ist, weil überall ist ja angegeben, wie teuer die Minute wird direkt gesagt. Schon innerhalb der ersten, weiß ich gar nicht, ich glaube 10 Sekunden muss es laufen. Wie ist das bei dir? Wie viel kostet das pro Minute? 3,63 Mark. 3,63 Mark, ja. Wir telefonieren jetzt im Moment gleich 7 Minuten. Entschuldige mal, diese 3,63 Mark kriege ich ja nicht. Ist mir klar, weißt du. Wie viel kriegst du denn davon? Es reicht. Es reicht. Ja. Also du kannst davon ganz gut leben. Mhm. Was hast du denn in deinem früheren Leben gemacht? Was habe ich in meinem früheren Leben gemacht, ja? Grundschullehrerin. Nein, für Geschichte und, nein, Blödsinn. Ich war tatsächlich irgendwann mal Krankenschwester, ja. Nein, das glaube ich dir jetzt nicht. Das ist ja wie im Roman. Soll ich dir jetzt ein bisschen was über die Chirurgie erzählen? Was? Lassen wir besser. Du hast in der Chirurgie gearbeitet? Ja. Das ist ja abgefahren. Ja, auch was heißt abgefahren, weißt du? Und hast alle Ärzte und alle Patienten bezirzt mit dieser Stimme? Also ich weiß nicht, ob man mit dieser Stimme irgendwelche Ärzte oder nicht Chirurgen schon mal gar nicht bezirzen kann. Wahrscheinlich nicht. Du ist das ja ein sehr anspruchsvoller und sehr ehrenwerter Beruf. Welcher? Der Beruf der Krankenschwester, finde ich. Entschuldige bitte, aber was ist denn jetzt anrüchig? Nein, ich sage ja gar nichts. Ich biete doch nur eine Dienstleistung. Kein Vorwurf. Ich wollte nur fragen, warum ich fühle mich nicht angegriffen. Nein, warum du da rausgegangen bist in diesen anderen sehr ehrenwerten Beruf. Weil ich irgendwann eine Erkrankung bekommen habe, die mich aus der Klinik herausgeschossen hat. Ah ja. Mhm. Und irgendwas muss ich machen. Mhm. Kurzfristig machen. Mhm. Gibt es eigentlich, ich meine, du bist dann ja vielleicht auch vertraut mit solchen Situationen durch deinen alten Beruf, auch manchmal Gesprächsmomente, wo es eben doch nicht um Sex geht, wo dich ein Mann anruft, der irgendwie vielleicht Liebeskummer hat und ganz fertig ist mit den Nerven. Natürlich. Das gibt es auch. Ja, mehr als einmal. Wo du dann irgendwie so in Anführungszeichen Seelenkrankenschwester spielen musst. Ja, Seelenkrankenschwester höre ich eigentlich nicht so gerne, weil ich, wie soll ich sagen, ich denke, da bin ich einfach nur Mensch und gebe Lebenserfahrungen, die ich von mir aus sehe, weiter. Mhm. Mehr nicht. Ja. Wie lange möchtest du diesen Beruf noch weitermachen? Solange wie ich psychisch durchstehe. Heißt das, dass es durchaus auch für dich eine Belastung, eine psychische Belastung? Natürlich. Was macht denn die psychische Belastung aus? Was macht die psychische Belastung aus, Domian? Ist jetzt schlecht zu sagen, aber es gibt durchaus auch Anrufe, die mehr als unangenehm sind. Wollte ich gerade auch drauf hinaus. Und die dich behandeln, ich sag einfach mal, wie sie keine Hure behandeln würden. Denn der müssten sie es ins Gesicht sagen. Am Telefon ist es viel leichter, jemanden zu beschimpfen. Aber kannst du ja letztendlich dann immer doch noch auf den Knopf drücken und sagen, klar. So nicht. Natürlich kann ich das, aber wie soll ich sagen? Die ersten paar Worte hörst du. Mhm. Sind das manchmal auch sexuelle Dinge, die Männer von dir in der Fantasie verlangen, die du auch nicht möchtest und die du abartig findest? Es sind sicherlich Sachen dabei, die ich ab und an abartig finde, für mich persönlich. Mhm. Lehnst du das dann ab oder ziehst du es durch? Ich ziehe es durch, weil mittlerweile macht mir das nichts mehr auf. Was denn zum Beispiel? Natursekt, Kaviar. Mhm. Wobei Natursekt, okay, kann ich noch löschen, aber Kaviar hätte ich persönlich Probleme mit, aber. Gibt es auch Anrufer, die dich dazu zwingen, dass du ein Kind spielen sollst? Das nicht. Die neueste Schiene, die gefahren wird, ist eine schwangere Frau zu spielen. Mhm. Und da habe ich dann auch ein Problem mit. Das lehne ich auch kategorisch ab. Das heißt auch. Mhm. Mache ich nicht. Genauso wie es eine Zeit lang so war, dass Hunde ins Spiel kamen, mache ich auch nicht mit. Also das irgendwo sind Grenzen gesetzt. Da sind deine Grenzen dann. Natürlich. Weißt du, das sind Sachen, die würde in Anführungsstrichen Prostituierte auch nicht anbieten. Ja, ich weiß, ja. Und das sind Fantasien, die driften einfach so weit ab, dass ich sage, ey, stopp, bis hierhin nicht weiter. Weil, wo ist der nächste Schritt? Hast du einen Freund? Bist du verheiratet? Letzteres. Du bist verheiratet? Ja. Lebst mit dem Mann auch zusammen? Ja. In einer Wohnung? Ja. Und von dieser Wohnung aus machst du das dann auch? Ah ja. Und was sagt er dazu? Nichts. Er toleriert das? Ja. Hm. War das ein Problem am Anfang? Ich sage mal, ich habe anfangs für eine Flirtline gearbeitet und da war die Problematik lustigerweise höher, weil irgendwo der Kontakt ist doch zum Anrufer enger gegeben. Stimmt. Das ist was anderes als nur dieser Telefonsex, ne? Also ihm macht das nichts aus, er guckt unten die Tagesschau und du machst oben Telefonsex. Ja, ganz so läuft. Oder sowas, also, in der Richtung. Ich meine, der Telefonsex läuft normalerweise erst nach 0 Uhr an. Ja. Habt ihr Kinder auch? Nein. Aber das wäre dann vielleicht auch kein Problem, das könntest du dann vielleicht auch irgendwie handeln, ne? wenn es denn so wäre. Ja, also ich würde es sicherlich nicht machen, wenn das Kind daneben ist. Das ist mir völlig klar, das hoffe ich auch. Saskia, das ist interessant, mit dir zu plaudern. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist. Und hoffe, dass du diesen Beruf für dich so gut weiterhin kriegst, wie du ihn bisher hinzukriegen... So, ich sage ja, im Moment habe ich da keine Probleme mit. Das ist eine Frage des Anruferklientels. Ich wünsche dir nur gute und nette Männer, die zwar erregt und geil sind, aber die ordentlich und fair mit dir umgehen. Danke. Alles Gute. Das solltest du allen anderen auch wünschen. Ja, das wünsche ich auch allen anderen. Okay. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Gino, 21. Domian? Ja. Hallo, grüß dich, hier ist der Gino. Grüß dich, Gino. Ich wollte mich bei dir recht herzlich bedanken. Du wolltest dich bei mir bedanken? Ja, weil ich hatte schon mal angerufen gehabt, das ist Ich wollte gerade sagen, dieser Name ist mir irgendwie noch so... So lange ist es her, anderthalb Jahre, oder? Ja, eine circa, ja. Gino? Ja. Ich habe aber vergessen, um was es ging. Also es ging damals darum, ja, sich von einer, ich sag mal, älteren Frau bezahlen zu lassen. Ja? Ja. Und zwar, damals hatte ich eine etwas ältere Freundin. Wie viel älter war die? Also sie war 32, ich war 20. Ja. 11 Jahre. Ja. Und ja, ich habe mich halt von ihr bezahlen lassen gehabt, ja. Mhm. Hab noch bei meinem Vater gewohnt. Mhm. Ja, und darum ging es halt, ja. Mhm. Und da hatte ich bei dir angerufen und habe ihr halt per Fernsehen gesagt, dass es zwischen uns beiden Freunde ist, ja. Es dämmert. Ist das schon so lange her? Ja, das ist so lange her. Ja, ist immer so, grob bei mir. Mhm. Ja. Mhm. Da war auch keine Liebe von deiner Seite im Spiel. Nee, nee, genau, so war es, genau. Die hat aber gut Kohle hingelegt, ne? Ja, gut, war Rechtsanwältin, ja, ist immer noch Rechtsanwältin, nehme ich mal an. Mhm. Ja, hat mir halt das gegeben, was ich benötigt habe. Ja. Mhm. Wenig. Ich habe dich auch beschimpft etwas, ne? Dass du das so machst. Ja, gut, ne? Was heißt beschimpft? Also Kritik geäußert zumindest. Ja, ganz so wichtig hast du es nicht empfunden, ne? Ja. Ja, erzähl, wie es jetzt weiterging dann. Ja, und dann habe ich das halt übers Telefon, übers Fernsehen gesagt. Mhm. Ja, und es hat keine 5 Minuten gedauert, da hat sie auch schon mir angerufen gehabt. Sie hat die Sendung gesehen? Sie hat die Sendung gesehen, weil ich ihr gesagt habe, sie soll mal deine Sendung angucken. Ah ja. Und die hat sie sich mit einer Freundin zusammen angeschaut gehabt an dem Abend. Mhm. Ja, und dann hat sie gleich bei mir angerufen gehabt und hat halt sich dazu geäußert. Mhm. Er hat gesagt, dass sie es überhaupt nicht toll findet, ja. Mhm. Weil ich habe ja offene Karten gelegt, ja, wo ich mit ihr gesprochen habe. Mhm, natürlich, ja. Ja, und dann hat sie gesagt, hat sie mich auch ein bisschen beschimpft gehabt, ja. Mhm. Mit ein paar Worten, Schwein und so, ja. Und es war bestimmt auch kein schönes Gefühl, sie, also. Ja, und das war's dann. Und das war's dann. Von da an habe ich nichts mehr von ihr gehört gehabt. Und du wolltest dich bei mir bedanken? Ich wollte mich bei dir bedanken, ja, dass ich in die Sendung gekommen bin, ja. Und ich glaube, das war auch der beste Weg, das so zu beenden. Du hast dich danach besser gefühlt, nachdem der Kontakt nicht mehr bestand zu der Frau. Auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe zwar nicht mehr so viel, was ich vorher gehabt habe, ja. Mhm. Klar, den 911er Turbo am Wochenende habe ich nicht mehr, ja. Genau, du hast aber... Ich könnte schwören, dass das noch nicht so lange her ist, dass wir uns unterhalten. Doch, das ist schon so lange Ehrlich? Her. Aber warum rufst du mich jetzt erst an und bedankst dich? Ich weiß nicht, also... Ich bin, mein Vater ist gerade im Urlaub, ja, und da habe ich gerade Fernsehen geschaut, ja, da habe ich deine Sendung gesehen, ja. Ja, ruf ich mal an. Und da habe ich gedacht, rufe ich mich an und bedanke ich mich einfach ja. so ganz kurz. Ich weiß, die fuhr ein dickes Auto, das hast du dann ab und zu auch bekommen. Ja. Ne? Ja. Wie sieht dein Leben denn jetzt aus? 21 Jahre alt, was tust du? Ah ja, ich tue zurzeit mein Abitur nachholen, ja, zu arbeiten, Teilzeit. Mhm. Ja, ein geregeltes Leben, ich meine. Mhm. Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Aber eine Gleichaltrige, die dir auch kein Geld hinlegt. So sieht's aus, ja. Ich meine, sie könnte ja ruhig 10 Jahre älter sein, aber das Missverhältnis war ja eben darin, dass sie dich letztendlich bezahlt hat. Du warst ein Gigolo, ne? Für sie. Ja, in gewisser Art und Weise schon. Irgendwie sowas. Ja, ja, in gewisser Art und Weise. Das freut mich sehr, dass unser Gespräch so eine Wirkung hatte. Ah ja, es war doch. Also es war relativ ehrlich. Ja. Es hat mir weitergeholfen. Das freut mich sehr. Ja. Und dafür wollte ich mich bedanken. Klasse. Alles Gute. Alles und klar. Auch mit dem Abitur. Einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut, Dino. Tschüss. Gino ist er, jung bin ich. 1 Uhr 29 und 59 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Okay. 1.30 Uhr und 59 Sekunden. Hier ist Radio 1 live. Und das wird der Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das. Wenn ihr nur hier anruft, ganz einfach anruft, kostenfrei anruft unter 0800 5678 111. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Morgen hat sich in unserem Programm etwas geändert. Eigentlich sollte morgen hier zu Gast sein der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Das ist leider nicht möglich. Der Termin ist verschoben worden auf Oktober. Den genauen Termin geben wir euch noch bekannt. Wir haben dann morgen eine normale Sendung, eine normale Themensendung. Das Thema heißt durch eigene Schuld behindert. Und wir fangen morgen im Fernsehen 5 Minuten später an. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ja, heute sind wir aber ganz frei und ich bin gespannt jetzt auf das Thema von Sambrina, 19 Jahre. Ja, hallo. Sambrina, guten Morgen. Morgen. Na, was ist dein Thema? Mein Thema ist Flotter Vierer. Flotter Vierer? Ja. Verstehe ich nicht. Was ist das denn? Ja, also wir haben, also mein Freund und ich, wir haben Pärchen kennengelernt. Also wir kennen die jetzt schon etwas länger, aber... Heißt dein Freund vielleicht Ferdi? Ja. Ja, das sehe ich hier. Der ist auch in deiner Nähe, ne? Ja, der sitzt neben mir. Genau, mit dem kann ich vielleicht auch nochmal reden. Ja. Ja, also ihr habt ein Pärchen kennengelernt? Ja, also wir kennen das zwar schon länger, aber seit einer Woche ist es eigentlich ziemlich akut, dass wir mit denen auch zusammen in der Wohnung sitzen und Kaffee trinken. Und wir haben uns also darauf angesprochen, also zumindest Andeutungen gemacht, ob wir nicht einen flotten Vierer mit denen machen wollen. Und da hast du gesagt, nein, sowas mache ich nie. Nee, wir haben da eigentlich noch gar nichts drauf gesagt, weil es halt eben nur Andeutungen waren. Wie macht man denn solche Andeutungen? Ja, also erstmal, wenn man dann so in der Wohnung sitzt. Also man trinkt Kaffee, ja, ne, genau. Mit einem Stückchen Kuchen und einer Portion Sahne. Nee, da ist eigentlich immer später. Wir sind eigentlich immer so etwas später ohne Kuchen. Na gut, also ohne Kuchen. Ja. Er sitzt dann da und trinkt Kaffee und dann macht irgendjemand eine Andeutung. Erkläre mir, wie diese Andeutung formuliert ist. Ja, also erstmal redet man, wenn man also im fortgeschrittenen Stadion über Sex. Im fortgeschrittenen Stadion. Heißt, wenn man das, da also so ein bisschen geredet hat und man hat fast alle Themen durch, redet man also irgendwann mal über Sex. Ist da vielleicht das eine oder andere Likörchen auch noch mit im Spiel? Nö, eigentlich nein, das nicht. Nein. Nein. Und ja, auf jeden Fall machen wir dann so Andeutungen, ja, wo machen wir jetzt einen flotten Vierer, bei euch oder bei uns? Achso, aber das Wort ist schon ausgesprochen worden. Ja. Heute Abend eigentlich zum ersten Mal richtig. Die beiden waren heute Abend da? Nein, wir waren bei denen. Ihr wart bei denen? Ja. Ja. Ja, und nun? Ja, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Also wir haben einerseits haben wir Angst, dass die Beziehung von uns dadurch kaputt geht, weil wir sowas noch nicht gemacht haben. Hm. Weil wenn jetzt mal jemand eifersüchtig wird oder wie auch immer, dass wir dann nachher da so stehen. Wie lange bist du mit Ferdi zusammen schon? 1,5 Jahre. Du bist 19, er ist 26 Jahre alt. Jawohl. Ne? Wie lange sind die anderen beiden zusammen schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Hm. Und ich denke mal, dass sie sowas schon öfter gemacht haben. Hm. Wie findest du denn so jeden Einzelnen von den beiden? So auch körperlich? Ganz nett. Auch attraktiv? Ja. Auch anziehend? Ja. Ja? Also ja. Du findest den Typ ganz gut? Ja. Ja. Jetzt gib mir mal Ferdi. Ja. Namen. Namen Ferdi. Also ich bin jetzt eingewiesen in die Grundproblematik. Ja. Ich habe gerade Sambrina gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie sie die beiden findet. Wie findest du die beiden denn? So, die sind ganz in Ordnung, also gefallen. Wir sind uns schon irgendwo. Also ich meine jetzt auch äußerlich, so körperlich. Ja. Mhm. Bist du zum ersten Mal konfrontiert mit so einem Thema oder hast du Erfahrungen? Ich habe keine Erfahrungen. Mhm. Was denkst du denn? Sag mal so frei von der Leber weg. Frei von der Leber weg, ja. Eigentlich sage ich ja, einfach mal ausprobieren. Mhm. Was Neues, und warum eigentlich nicht? Aber andererseits haben wir Angst um unsere Beziehung. Wie geht's danach weiter? Was macht die Angst denn aus für eure Beziehung? Ja, keine Ahnung, irgendwie die Eifersucht, dass man danach nicht mehr so miteinander umgeht als wie vorher. Mhm. Also irgendwie, wir wissen einfach nicht, was danach ist. Du musst dir das ja auch vorstellen. Also wenn ihr da was zu viert macht, dann kann es sein, dass der andere Mann mit Sambrina dann auch in irgendeiner Weise aktiv ist. Macht dich das? Macht dich das jetzt in der Vorstellung eifersüchtig? Vielleicht ein bisschen, ja. Mhm. Aber genau sagen kann ich es nicht. Mhm. Also ich meine, wenn man sich auf sowas einlässt, dann musst du dir natürlich von vornherein, oder müsst ihr euch, kann Sabrina mich mithören eigentlich? Nein, leider nicht. Nee, dann nehme ich, kannst du mir gleich mal geben. Ja. Dann muss man sich von vornherein natürlich darüber im Klaren sein, dass der Partner halt auch von den anderen Leuten auch begehrt wird, ne? Und auch verwöhnt wird. Ja. Und damit muss man dann halt dann auch, da muss man sagen, okay, das möchte ich dann auch. Ja, da liegt ja das Problem. Ja, da liegt das Problem. Also ich glaube nicht, also ich, wenn man sowas mal macht, glaube ich nicht, dass eine Beziehung dadurch kaputt geht. Wenn man eine solide eine gute Liebesbeziehung hat und mal so ein Experiment wagt, glaube ich nicht, dass eure Beziehung nachhaltig gestört wird. Mhm. Sage ich jetzt mal so. Ich glaube, dass eine tiefe Herzensbindung so etwas auffängt. Dann könnt ihr hinterher sagen, nee, das ist nicht unser Ding, wir machen das nicht nochmal. Mhm. Ja. Also wenn die Neugier überwiegt, würde ich sagen, macht's doch mal. Ja. Aber nur, wenn die Neugier überwiegt. Und wenn also du musst ja wirklich im Klaren darüber sein, dass du nicht gleich an die Decke gehst, wenn der andere deine Frau da auch mal ein bisschen kault. Ne? Ja, klar. Macht, ne? Ja. Gib mir die Sabrina nochmal. Ja, okay. Ja. Wie ist es denn mit dir? Ich habe gerade den Ferdi gefragt, Sabrina, mit der Eifersucht. Du musst natürlich dir darüber im Klaren sein, dass Ferdi da mit der anderen Frau auch körperliche Dinge tut. Ne? Dass, ja. Dass er sich streichelt, dass die Frau ihn streichelt und so weiter. Ja. Bringt dich das jetzt schon in eine Eifersuchtswallung, wenn du dir das so vorstellst? Nein, das jetzt noch nicht. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir dann so wirklich dabei sind. Mhm. Ne? Ich habe gerade zu dem Ferdi gesagt, ich glaube nicht, dass eure Beziehung, wenn es eine gute Beziehung ist, und ich frage dich jetzt, ist es eine gute Beziehung? Ja. Ja, dass die dadurch nachhaltig gestört wird. Ich glaube es nicht. Glaubst du nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ihr könntet höchstens hinterher sagen, nee, das ist nicht unser Ding, wir machen das nicht nochmal. Wenn die Neugier sehr groß ist, sich auf so ein Experiment mal einzustellen oder einzulassen, dann würde ich das schon machen. Aber wenn die Bedenken wiederum doch erheblich sind, dann lasst es sein. Aber ich habe den Eindruck irgendwie bei euch, dass die Neugier doch größer ist. Ja, irgendwie wo, ja. Mhm. Geht es doch mal einfach vorsichtig an. Ihr müsst ja nicht gleich so den super knallharten Sex da durchziehen zu viert. Hm? Ja. Nur wo ist die Grenze? Ja, die kannst du währenddessen dann ja auch ziehen. Also ihr seid doch sehr, sehr nachdenklich, ne? Ja, irgendwie wo, ja. Mhm. Wir hatten zwar vor anderthalb Jahr oder vor einem Jahr hatten wir das Thema schon mal. Aber da war es nicht so akut, da haben wir immer so, wenn da mal was ist, dann reden wir da schon drüber und jetzt haben wir das Problem und jetzt reden wir drüber und jetzt haben wir noch keine Sabrina, Einigung. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Da ihr doch relativ unsicher seid, lasst euch doch noch ein bisschen Zeit. Das läuft euch doch nicht weg. Das könnt ihr auch in einem halben Jahr noch machen. Ja. Das steht nicht unbedingt, es ist nicht nötig, das jetzt nächste Woche oder nächsten Monat zu machen. Mhm. Beschäftigt euch noch ein bisschen mit dem Gedanken und vielleicht ist es ja im Januar oder weiß ich wann irgendwie euch ganz klar, machen wir mal, oder ist es euch dann klar, nee, das machen wir nie. Mhm. Lasst euch mal ein bisschen Zeit noch. Okay. Okay? Ja. Alles Gute. Domian, können wir noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen euch gleich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Sascha, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, hier ist der Sascha. Sascha, guten Morgen. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist im größten Sinne Nostradamus. Und zwar würde ich sagen, weil der Nostradamus hat ja hat in seinem Buch geschrieben, was die Welt untergeht bei der Sonnenfinsternis. Noch sind wir da. Ja, natürlich, genau. Und da kommt mein Punkt. Alle sagen, ach, da ist doch alles nur Lüge, da ist doch alles nur Dreck. Mhm. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die Welt ist doch gar nicht untergegangen. Und ich sage, die Welt ist doch untergegangen. Aha. Ich sage, ist mir vielleicht entgangen, dass wir untergegangen sind. Vielleicht sind wir, wo bin ich eigentlich jetzt hier? Nein, okay, ich meine, du kannst ja jetzt scherzen, ich will ernst mit dir reden. Ja. Und fast jeder hat genauso reagiert wie du, aber ich sag mir zum Beispiel, es ist irgendwie komisch, seit die Sonnenfinsternis untergegangen ist, sind innerhalb jetzt, das ist, sage ich jetzt mal, einen Monat her, ich weiß es nicht genau, aber einen Monat her. In der Zeit, in dem Monat, sind drei Erdbeben mit dem Erdbeben von heute passiert. Mhm. Dann ist ein riesen Wirbelsturm in Amerika durchgegangen, der jetzt schon Richtung Europa zieht. Aber der ist jetzt ganz harmlos und bringt uns schon einen warmen Herbst. Habe ich heute in der Wettervorhersage gelernt. Und dann sage ich mir, irgendwo hat der Nostradamus recht. Okay, also du bist ein Anhänger von Nostradamus. Ja, halt nein, mal so, ich bin kein Anhänger. Du kennst dich damit aus und verfolgst schon all das, was er geschrieben hat und vergleichst das mit dem, was nun auch in der Gegenwart passiert. Ja, und ich sag mal, der Nostradamus, wenn man das jetzt nicht so genau sieht, wenn man jetzt einfach mal zwischen den Zeilen liest. Mhm. Aber ja. Weißt du, bei diesen ganzen Vorhersagen, ist es nicht völlig egal, ob Nostradamus Recht oder Unrecht hat? Wir nehmen lass ihn jetzt nicht sagen. Wir nehmen zur Kenntnis, traurigerweise, dass wir einige schwere schwere Unglücke zu verzeichnen haben auf der Welt. Ob das ein Nostradamus vorhergesagt hat oder nicht, ist doch völlig wurscht. Ja, natürlich, okay. Aber ich sag mal so, ich sag mal, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist es doch so, was die Welt schon längst untergegangen ist und wir das überhaupt nicht gemerkt haben, weil alles an uns vorbeischwimmt. Zum Beispiel der wahre Gott. Was meinst du, wie oft die Welt schon untergegangen ist? Wie viel Unheil es auf der Welt schon gab? Ja, natürlich, genau. Ich sag zum Beispiel, der wahre Gott, einen wahren Gott gibt es doch gar nicht mehr. Der wahre Gott ist doch nur noch das Geld. Es läuft doch heutzutage alles nur noch, und ich bin kein Christ, also ich bin kein Christ, also der sagen würde, ich gehe jeden Abend, jeden Sonntag in die Kirche oder ich schlage jeden Abend meine Bibel auf. All das, was du sagst, was sagt uns das? Was willst du damit zum Ausdruck bringen? Was ich damit zum Ausdruck bringe, ist, weil die Welt, so wie sie im Moment ist, am Untergehen ist. Das hast du schon dreimal gesagt. Ja, was bringt diese Information mir jetzt oder uns? Ja, was das kein anderer merkt, Ich glaube, dass die schweren Erdbeben, zum Beispiel in der Türkei oder in Griechenland, dass die sehr wohl bemerkt werden von der Welt. Ja, natürlich wurden die gemerkt. Und was ist? Man schickt in die Türkei, schickt man ja Spenden. Man gibt Geld. Geld ist das Einzige, was in unserer Welt noch Macht. Das ist ja nur eine ziemlich blöde Argumentation. Natürlich muss man helfen. Und das läuft immer über Geld. Natürlich. Ja, was soll das? Es kann doch nicht mehr sein, weil du heutzutage nur noch... Was willst du denn? Für was plädierst du denn? Ja, ich plädiere dafür, was es auch, sagen wir mal, gerade zwischen Nachbarschaft oder so, oder insgesamt, wenn man sich sagt... Ja, das ist doch albern. Ist ein Unglück passiert und da kann man eben nur mit materiellen Dingen helfen. Wie soll man es anders machen? Geld ist doch keine materielle Dinge. Zum Beispiel Greenpeace hatte doch den Spruch... Als ihren Wahlspruch genommen, erst wenn der letzte Baum gerodet ist, der letzte Fisch geangelt, der... Also du bist ein Weltkritiker, das merke ich schon. Und wir beenden einfach die Diskussion. Wir haben jetzt alle mitbekommen, wie du drauf bist und das reicht ja jetzt auch. Und du hast deine Meinung gesagt. Okay? Ja, und ich finde, ganz kurz, also das wollte ich nur noch ganz kurz. Also zu der Frau, ich bin auch traurig darüber, dass Milovic gestorben ist, weil ich... Sandel Milovic war der einzige Mensch, der irgendwo die Lustig gebracht hat, der die Menschen zum Lachen gebracht hat, der die Menschen vergessen hat lassen. Ja. Der Typ, der gerade dran war, der soll sich ruhig beschneiden lassen, ich bin aufgeschnitten. So, und jetzt ist aber auch gut, das haben wir noch, müssen wir alle Fälle nochmal durchgehen. Und beschneiden lassen ist überhaupt kein Problem. Jetzt reicht's. Sascha. Ja, jetzt hör mal auf. Tschüss! Thomas, 34 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Thomas, hi. Ja, und um erstmal den einen Satz vom Vorgänger zu Ende zu bringen, dann werdet ihr merken, dass ihr Geld nicht essen könnt. Ja, gut. Aber das vertiefen wir erstmal nicht, ne? Das Thema wollen wir jetzt auch nicht weiter durchgehen. Nein, ich hatte eigentlich... Man kann sich verdammt viel zu essen kaufen für Geld, ne? Ja, ja. Das nochmal nachgesetzt. Thomas, dein Thema. Nein, ich hatte eigentlich angerufen, ihr hattet ja am Anfang der Sendung die Dame, die auf den 090er Nummern tätig war. Ja, die Saskia. Mhm. Ja, und mit den Nummern hatte ich eigentlich ein Problem gehabt. Mhm. Erzähl mal. Tja, also ich bin eigentlich Junggeselle und ziemlich viele Langeweile zum Teil gehabt. Ja, und dann habe ich halt auf diesen Nummern angerufen. Mhm. Ja, und es wurde irgendwann zu nur einer regelrechten Sucht, kann man sagen. Mhm. Die Telefonrechnungen gingen also zum Teil in vierstellige Beträge. In vierstellige Beträge? Ja. Wie hast du das denn bezahlt? Sagen wir es mal so, also ich habe es auf eine Reihe gekriegt und da ich nicht schlecht verdiene, also aber ich habe es so eben über die Reihe gekriegt und hinterher habe ich dann mir die Nummern sperren lassen, weil... anders hätte ich es eigentlich nicht in den Griff gekriegt. Ich habe versucht, es auf normalen Wege zu schaffen. Ja, also dass ich mir das Ziel gesetzt habe, eigentlich nicht dann zu rufen, aber irgendwann kam das. Thomas, aber war das jetzt nicht letztendlich dein Problem und nicht das? Kann man das wiederum diesen Anbieter oder Anbieterinnen zum Vorwurf machen? Nein, man kann es den Anbieterinnen eigentlich nicht zum Vorwurf machen, weil das ist eigentlich dann das eigene Problem. Wenn man, wie lange hast du dich denn damit rumgeschlagen eigentlich? Och, Wie lange habe ich mich damit rumgeschlagen? Ich würde sagen, ein Jahr oder so. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass das wirft man ja oftmals diesen Frauen vor, dass sie gezielt die Zeit halt auch irgendwie hinauszögern wollen? Sagen wir es so, ich habe eigentlich nicht auf diesen reinen Sex-Hotlines angerufen, sondern eigentlich mehr auf diesen Lines, wo du andere Leute versuchst kennenzulernen. Ach so, ja. Mhm. Ja, die sind natürlich auch ein bisschen billiger. Mhm. Da kostet das dann meinetwegen nicht 3,62 Mark pro Minute, sondern da zahlst du dann, je nach Rufnummer, die du wählst, zahlst du dann 81 Pfennig. Ja, oder sowas, ja, genau. Ja, ja. Relativiert sich das Ganze dann in dem Sinne schon, obwohl... Das ist dann schon aber auch ein ganz anderes Thema, ne? Also wenn man sich mit den kommerziellen Telefonsexanbieterinnen Richtig, also ich habe eigentlich versucht, über die Lines Leute kennenzulernen. Ist es dir denn wenigstens gelungen, wenn du schon so viel Geld ausgegeben hast? Ja, also in gewisser Weise ist es mir gelungen, weil ich habe jemanden dadurch kennengelernt, eine nette Bekannte, mit der ich auch des Öfteren um die Häuser ziehe. In deiner Gegend sogar? Nein, eigentlich nicht. Ich komme aus Dortmund und sie kommt ja zwar auch aus dem Ruhrgebiet, allerdings jetzt aus der Nähe von Düsseldorf. Thomas, mir ist das dennoch immer ein Rätsel, wenn ich solche Geschichten höre. Du bist ein junger Mann von 34 Jahren, wirkst völlig normal. Wieso gehst du nicht raus und versuchst draußen Leute kennenzulernen? Ja, du, ich gehe auch raus. So ist die Sache nicht. Allerdings... ja, es ist ein bisschen schwierig für mich. Ich bin eigentlich ein relativ schüchterner Typ. Ja. Ehrlich? Also, zum Teil habe ich Schwierigkeiten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so weiter. Da fehlen mir dann zum Teil die Worte. Und habe ich gar nicht den Eindruck jetzt im Moment. Ja, ich muss sagen, im Moment darüber zu reden, ist auch im Moment ein bisschen einfacher für mich. Ja. Als Du bist dann davon weg, indem die hast die Nummern sperren lassen. Ja, richtig. Die sind bis heute gesperrt für dich. Die sind immer noch gesperrt für mich. Und wenn du sagst, das war so eine Art Sucht, dann hat man ja auch Entzugserscheinungen. War das so, dass du... Nee, eigentlich habe ich keine Entzugserscheinungen. Mhm. Also das kann ich jetzt nicht behaupten, aber... Hast du dieses Geld, die Rechnung immer direkt begleichen können oder hast du dich gar verschuldet wegen der... Ich habe mich zum Teil ein wenig dadurch verschuldet, ja. Wie hoch? Und wie hoch? Also insgesamt würde ich sagen, habe ich so um die 15.000 Mark vielleicht schon telefoniert. Krass. Was hättest du tolle Sachen machen können mit 15.000 Mark? Ja, ja, richtig. Du hättest eine Luxusreise machen können. Dann hättest du die tollste Frau in der Welt kennengelernt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Aber obwohl, ich muss sagen, mit dem, was ich jetzt kennengelernt habe und was sich daraus ergeben hat... Ja. Insgesamt. Ist besser als eine Luxusreise. Muss ich sagen, ist das auch schon in Ordnung. Also. Dann beglückwünsche ich dich dazu. Und lass die Nummern gesperrt. Ne? Ja, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst und abends dann doch nicht bei Domian anrufst, sondern wir bei 0190. Nee, also. Bei uns ist das ja kostenfrei. Keinen Fall mehr, diese Nummern. Thomas, alles Gute und viel Glück mit der neuen Liebe. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Marlies. Also ich sehe keine Malis, ich muss mal meine Regie fragen. Dann haben wir jetzt als nächstes Doris dran und Doris ist 55 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo Domian. Doris, guten Oder Morgen. Oder Jürgen. Ja, wie du willst. Ja, nee, Jürgen ist mir lieber. Ja. Jürgen steht dir besser. Na, prima, wenn du es meinst. Erstmal herzliches Beileid an ganz Köln wegen Willi Milovic. Ja. Ich bin ganz nervös. Der Name ist auch schwierig, ich habe mich auch schon oft versprochen Ja. Hat mir unheimlich leid getan, natürlich 90 Jahre, wir wissen nicht, ob wir 90 werden und so weiter und so fort. Bist du auch hier aus der Gegend oder rufst du von der Ferne, aus der Ferne an? Nein, nicht weit entfernt, hier im Ruhrgebiet. Domian, es geht um etwas, ich habe jetzt eine Kur vor mir stehen, ich muss unbedingt abnehmen. Du musst unbedingt abnehmen? Ja, du hast du hast ich habe sehr viel Übergewicht. Wie viel wiegst du? Ja. 140? Ja. Wollte ich nicht so laut sagen. Doch, musst du bei mir laut sagen. Ja, ja. 140 Kilo. Ja, und ich komme jetzt zur Kur. Welche Größe? Ja, 167. Ich war mal 170, also 170 und jetzt so 167, etwas im Alter. Und du gehst jetzt in eine Kur extra zum Abnehmen, oder? Ja, nicht nur. Ich habe auch sehr stark Rheuma und kann seit einiger Zeit nicht mehr richtig laufen, weil ich es in den Knien habe und so weiter und so fort. Du kannst dir vorstellen, in deinem Alter auch, bei dem Übergewicht, dass du 100.000 Diäten schon gemacht hast. Ja, auch alles wahrscheinlich. 100.000, Millionen. Ja, ja. Alles Mögliche versucht, der Jojo-Effekt war immer da. Mhm. Ja, und jetzt hast du für dich entschieden, ich habe mir das auch richtig eingeredet. Mein Rheumatologe hat mir dazu geraten. Mhm. Er hat mir auch eine Klinik vorgeschlagen. Und da komme ich auch hin. Wann? Ja, ich warte jetzt noch auf einen Termin. Mhm. Die Genehmigung von der BfA ist da. Mhm. Für diese Klinik, wo ich nie mit gerechnet habe. Also das ist eine reine Klinik zum Abnehmen? Ja, nicht nur. Es ist eine psychosomatische Klinik. Ja, ja. Und die BfA hat direkt für 6 Wochen genehmigt. Mhm. Reicht das aus? Nein, nein, das reicht nicht aus. Also mein Rheumatologe hat gesagt, der ging von einem halben Jahr aus. Mhm. So lange werde ich wohl nicht da sein. Mhm. Aber erstmal für, sagen wir mal, 10, 12 Wochen. Wie lange leidest du jetzt eigentlich schon an Übergewicht? Wie viele Jahre? Ich bin seit 26 Jahren geschieden. Mhm. Ich kann sagen, seitdem ich meinen Sohn habe, der wird im Januar 30, danach habe ich zugenommen. Mhm. Danach hat mein Mann sich von mir getrennt, obwohl ich extra einen operativen Eingriff habe vornehmen lassen, damit ich überhaupt ein Kind bekomme. Mhm. 3 Jahre später hat er sich von mir getrennt. Mein Sohn war also 3 Jahre. Seitdem bin ich geschieden. Also hängt das auch schon viel mit seelischem Leid zusammen? Ja. Kann man so sagen. Also ich bin eine regelrechte Frustfasserin. Mhm. Wie kommt denn die Entscheidung eigentlich jetzt, dass du sagst, jetzt muss ich endgültig was unternehmen? Ich kann nicht mehr laufen. Mhm, das ist, ich kann nicht mehr raus. Ich wohne in der 2. Etage. Mhm. Es ist also unheimlich schwer, hier die Treppen zu steigen, rauf oder runter. Nun sind hier 6 Wochen bewilligt worden. Ja. Der Arzt sagt aber mindestens ein halbes Jahr. Wie soll das denn gehen? Ne? Ja, es ist eine, in dem Bescheid steht auch drin, dass halt eine Verlängerung vorgesehen ist. Nur in Absprache mit dieser Behandlungsklinik und so weiter. Mit was für einem Gefühl gehst du dann jetzt hoffentlich bald in die Klinik? Deswegen rufe ich auch an. Ich möchte gerne, also ich hab's vom Kopf aus drin. Mhm. Ich möchte gerne, aber schaffe ich es? Schaffe ich es? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen nachher das Gewicht zu halten. Willst du es denn schaffen? Ich möchte es. Mhm. Ich möchte es. Ich merke es ja selber. Aber Doris, du hast ja jetzt Jahre, fast, man kann ja fast sagen 2 Jahrzehnte, ne? Schon leidest du daran. Ja. Dann lass dich doch ganz einfach nochmal auf diese Chance ein. Du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja alles Mögliche schon ausprobiert, alles andere. Ja. Und jetzt bietet sich da vielleicht die Chance unter fachmännischer Betreuung, dass du erheblich dein Gewicht reduzieren kannst und danach vielleicht ein Leben führst, in dem du dich auch in deinem Körper wohlfühlst. Das ist ja offensichtlich jetzt nicht der Fall. Ja, das will ich ja hoffen. Und du bist mal gerade erst 55. Ja. Das ist ja kein Alter. Ja, eben. Ich wünsche dir noch 30 Jahre in einem ordentlichen... Dann Wort in Gottes Ordnung. Ja, in einem, es ist ja jetzt egal, wir müssen jetzt nicht die Jahre genau aufrechnen, aber noch eine lange Zeit, dass du mit einem Körper lebst, der dir gut tut auch, der sich selbst gut tut und deiner Seele auch gut tut. Ja, ich habe ja die letzten Jahre überhaupt nichts mehr vom Leben. Ja, siehst du. Ich bin ja nur hier zu Hause. Ja, siehst du, und dafür lohnt sich das doch nur wirklich, dafür lohnt sich eigentlich alles zu unternehmen. Ja. Also wenn ich krank feiere hier, ich gucke morgens ab 10 Uhr schon diese Talkshows, die gehen bis 17 Uhr, kannst wechseln, zappen mit der Fernbedienung und so weiter. Du hast, mit Verlaub, das ist doch ein schreckliches Leben. Ja, ja, ist wirklich schrecklich. Also und du hast es... Also mit der Zeit habe ich wirklich schon überlegt, wofür lohnt sich überhaupt noch zu leben? Mhm. Und du hast es jetzt in der Hand, in deiner Hand vielleicht das Ruder nochmal ganz gravierend rumzureißen. Und das musst du nutzen, jetzt diese Chance. Ich will das auch. Ich will das auch. Nur ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sicher musst du dir auch gar nicht sein. Aber du musst sagen, ich will das ausprobieren. Ich will es versuchen. Darum geht es. Ich will das. Ich, Doris, will das. Ich will es schaffen. Ich habe die Tage, vorige Woche hattest du jemand dran, der hat auch durch Selbsthypnose abgenommen. Mhm. Ja, da war Kannst du dich vielleicht erinnern? Ja, natürlich, ich kann mich gut erinnern. Ja. Ich gucke also schon seit Jahren deine Sendung und wenn ich die nicht gucke, ich nehme die parallel immer auf, damit ich die gar nicht verpasse. Wäre ich ein bisschen skeptisch, sage ich mal so. Ich glaube, dass dein Weg der bessere ist, wenn du unter fachmännischer Betreuung in einer Klinik bist. Es ist eine Klinik, die mir von meinem Rheumatologen vorgeschlagen wurde und ich habe gesagt, ich gehe in keine andere Klinik. Doris, ich bitte dich sehr herzlich, dich so richtig jetzt zu aktivieren und zu motivieren und zu sagen, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es Risiken gibt, aber ich versuche das, ich will das. Das ist meine große Chance, nochmal ein normales Leben zu führen. Und ich wünsche mir, dass wir uns in einem halben Jahr vielleicht nochmal sprechen und, und du mir von deinen Erfolgen erzählst. Ja. Und das musst du mir versprechen, dass du mich anrufst. Ich rufe an. Wenn es richtig gut geklappt hat. Ich rufe und das an. Soll auch eine Motivation für dich sein, dass es klappt, damit du mit mir dann nochmal reden kannst und in aller, mit allem Stolz hier erzählen kannst, ich hab's geschafft. Und du drückst mir dann. Ich drück dir, ach, alle drücken dir die Daumen, die jetzt zugeschaut haben, zugehört haben. Ja. Alles Gute, Doris. Ja, kann ich bitte noch ein Autogramm? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Tschüss. Danke, tschüss. So, jetzt haben wir noch Guido. Guido ist 26. Ja, hallo Domian. Schöne Grüße erstmal aus Berlin nach Köln. Ich habe also deine Sendung schon so oft gesehen, aber noch nie angerufen und bin auch noch nie durchgekommen. Heute das erste Mal. Ja, toll. Möchte dir erstmal ein Riesenkompliment machen, wie du das machst. Es gibt so viele Talkshows, das wurde ja gerade mit der Vorrednerin aufgegriffen, die einfach sowas von, ich sag's mal deutsch, scheiße sind. Ja, und dass sich das Leute also wirklich von mittags um eins bis um fünf reinziehen können, ist ganz schlimm. Aber was ich ganz toll fand vorhin, als du das aufgegriffen hast mit dem Klo, wo war das? In Köln? Ah ja, in dem Hauptbahnhof Köln. Genau. Und ich habe die böse Vermutung, dass das in anderen Hauptbahnhöfen auch so ist. Ja, also ich bin eigentlich jemand, der dafür etwas Partei ergreifen möchte für die deutsche Sprache überhaupt. Ich finde, ob man da jetzt die Franzosen sieht oder die Italiener, die sind alle stolz auf ihre Sprache, nur in Deutschland funktioniert das nicht. Und ich finde, weil du gerade das Beispiel Bahnhof sagtest, dass man also, ich sage mal, wenn mein Vater jetzt guckt und will sich jetzt eine Fahrkarte kaufen und da steht ein Ticketcounter, da weiß der vielleicht gar nichts mit anzufangen. Nein, oder mein Vater will eine Auskunft haben. Da steht nicht mehr Auskunft, sondern Service Point. Ne? Genau, Service Point. Ja, das wäre jetzt für mich also fast der nächste Begriff gewesen. Oder wenn jetzt einer 70 hier eine Telefonrechnung kriegt und da steht dann German Call. Also ich habe das in der Sendung gesehen. Das hat die Post, die Telekom wieder zurückgenommen. Ja. Weil es gab alte Leute, die gesagt haben, ich habe gar nicht mit einem Herrn German Call gesprochen. Ja, eigentlich ist das auch komisch. Und das ist lächerlich. Und es ist auch, wenn man das Radioprogramm anmacht, also ich bin bestimmt für moderne Musik, aber ich finde, es sollte, gerade in Berlin ist das so, es findet also man kaum noch einen Sender, die zum Beispiel auch deutsche Musik spielen oder Musik, also abwechslungsreiche Programme bringen. Guido, ich entschuldige mich immer bei euch, bei meinem Publikum für diese dusselige, siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja, klar, ja. Aber ich hab dir Ton ausgemacht, sonst kommst du verzögert. Ja, aber du siehst ja, auf meinem Schild steht ja unten Free Call, ne? Das ist mir aufgedrückt worden von oben. Warum steht da nicht gebührenfrei? Genau, ne? Finde ich auch. Ja. Also wir können endlose Beispiele bringen. Ne? Ja, und auch in der Musik, es gibt so viel bescheuerte englische Texte, wenn man die übersetzen würde, dann kann man, würde das keiner hören. Aber es klingt jetzt einfach angenehmer und irgendwie, man versucht also in Deutschland diese Veramerikanisierung. Und das finde ich eigentlich so schlimm, denn Amerika hat ja viele Völker und eigentlich ja gar nicht so viel eigene Kultur. Wenn haben das ja, also unter anderem auch die Deutschen eingebracht. Also es gibt es gibt kein Volk in Europa, das so bekloppt ist, sag ich mal, wie die Deutschen, die sich so wenig um ihre eigene Sprache bemühen. Das machen die Italiener nicht, die Franzosen schon überhaupt gar nicht. Ja. Also wir sollten uns vielleicht ein bisschen mehr bemühen, die deutschen Worte zu benutzen, die es zumindest gibt. Es gibt ja viele Begriffe, da gibt es leider kein deutsches Wort mehr für. Dann muss man das Englische nehmen, aber... Ja, ich denke auch so, das Wort zum Beispiel Händeln und so, da kann jeder was mit anfangen. Mit welches Wort? Wenn man jetzt sagt, etwas Händeln. Händeln, ja. Aber es gibt auch das schöne Wort Handy, was auch so ein blödes Wort ist. Ja, das gibt's gar nicht im Englischen, das hat sich irgendein Werbefuzzi ausgedacht. Ja. Warum heißt es nicht ein Mobiltelefon oder ein Funktelefon? Und das ist gerade in Berlin, weil du gerade sagst, Werbefuzzi, was mir so besonders auffällt. Guido, jetzt können wir nicht mehr weiterreden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Danke für deine Meinungsäußerung. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Im Fernsehen sind wir 5 Minuten später im Radio pünktlich um 1 Uhr. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.